Geister, denn Rap braucht mich schon wieder. Es fetzt, wenn ich loslege, zerfetzt es deine Seele. Ich bin wild und ich bin böse, denn ich will Panik auslösen. Bist du mutig bei der Gefahr, dass es dich trifft? Rap Stigmata.